Der vornehme Herr stellte sich selber vor. Wie üblich verstand niemand seinen Namen. Er war elegant und in diskretes, bestes Tuch gekleidet. Als Vorstecknadel hatte er eine einfache weiße Perle und legte so gegen 20.000 Mark auf den Spieltisch. Ihm gegenüber saß Edgar Hull, Erbe eines Industriemillionenvermögens, nicht gerade ein leichtsinniger Spieler. An diesem Abend allerdings, zudem trank er. Und bald war kein Weg mehr, die Luft schien wie weggeatmet. Was habe ich getan? Ich hatte 21. Da sagte jemand, mit meiner Stimme verloren. Schon wieder verloren. Dabei hatte ich doch... Zu spät, Herr Hull. Meine Bemerkung ging nicht gegen Sie. Zu spät. Er war immer ein anderer. Mal ein junger Sportsmann, mal ein gesetzter Provinzpapa, mal ein blondbärtiger Künstler, mal ein entthronter Börsenkönig, mal ein abgesetzter Fürst, heute Franzose, morgen aus Leipzig. Und obwohl niemand hätte sagen können, wie er aussah, wollte man ihn in jedem der zahlreichen heimlichen Spielhäuser der Stadt schon gesehen haben. Und immer hatte er unverschämtes Glück und seine Mitspieler unwahrscheinliches Pech. Man sprach bereits in ganz München darüber und rätselte. Längst hatte die Fantasie all die verschiedenen Bilder übereinander gelegt und eines daraus gemacht. Sie unterhalten, verübeln Sie mir bitte nicht die Einmischung in so persönliche Verhältnisse, Herr Hull. Beziehungen zu der Tänzerin Cara Carrozza? Herr Staatsanwalt, beunruhigen Sie sich nicht. Mir ist nichts Nachteiliges über diese Dame bekannt. Nur, ich würde gern die Bekanntschaft von ihr machen. Ich meine, privat. Wie darf ich das verstehen? Ein Sonderauftrag. Sie werden sich doch auch schon Gedanken über Ihren glücklichen Gegenspieler gemacht haben. Über sein geradezu unglaubliches Glück. Eine Weile hatte ich Angst. Wovor? Ich weiß nicht. Spielen Sie noch, Herr Hull? Ein bisschen. So dann und wann? In Begleitung von Fräulein Carrozza? Glauben Sie mir, Hull. Ich brauche Sie auf meiner Seite. Es gibt Menschen, die sind zum Spielen geboren. Und wenn sie eine Karte in die Hand nehmen, ist es ein Ass. Sie können tun, was sie wollen. Es ist stärker als sie. Es ist ihr Geist, ihr Gott. Cara, darf ich vorstellen? Ich habe schon viel von Ihnen... Kein Süßholz, Herr Staatsanwalt, bitte. Herr von Wenck, verzeihen Sie, ich konnte den Mund nicht halten. Meine Freundin ist unterrichtet. Nun kommt doch endlich, dann sind noch alle Plätze besetzt. Antonius, was reden Sie denn da? Die Dame hat recht. Sie haben ganz recht. Wenn ich mich vorstellen darf... Nicht nötig, Herr Staatsanwalt, man kennt Sie hier bereits. Sie verzeihen, ich bin sprachlos. Keine Ursache. Woher, wenn ich fragen darf, wissen Sie... Haben wir nicht alle unsere kleinen Geheimnisse? Dennoch, ich wüsste allzu gern, mit wem Still, ich das... bitte. Da kommt mein... Oh, bitte helfen Sie mir. Er darf mich nicht sehen, ich muss hinaus. Sofort. Nichts leichter als das. Hier. Kommen Sie. Am nächsten Tag erbat sich Staatsanwalt Wenck von Hull eine Liste aller heimlichen Spielhäuser. Er lernte Bärte kleben und durch Schminke seine Gesichtsfarbe ändern. Ich muss anders arbeiten, ganz anders. Guter Wille allein genügt nicht. Ich muss mich selbst aufs Spiel setzen. Ich muss. Es war bereits die zweite Woche, in der Staatsanwalt Wenck dieses Leben führte. Da sah er in einem Spielhaus der inneren Stadt einen alten Herrn am Spieltisch sitzen, ihm direkt gegenüber. Er trug eine Hornbrille und gerade legte er sie in eine Schachtel. Sie war mit grün gepunkteter Haifischhaut überzogen. Das ist ja eine chinesische Brille. Sie ist aus Xinanfu. Xinanfu. Thank you. einer Reise nach China, eines Morgens, durch das Bullauge der Kabine, das Ufer. Ein dünnes Staubband zwischen Meer und Himmel, die Mündung des Yangtze-Kiang. Yangtze-Kiang. Zi Nan Fu. Der Yangtze-Kiang. Ein König? Eine Fünf? Und Bälle. Rote Bälle. Sie nehmen. Sieben. Der Yangtze-Kiang. Flügelschläge. Flügelschläge. Keine Karte. Sie nehmen. Haben Sie nicht gehört? Ich sagte bereits. Keine Karte. Entschuldigen Sie. Ich bin... ein plötzliches Unwohlsein. Etwas Wasser. Bitte! Folgen Sie dem Wagen! Schnell! Der Staatsanwalt liegt im Schleißheimer Park, wie Sie es befohlen haben. Hier ist sein Notizbuch. Und der Wagen? Alles erledigt, Doktor. Nur, es will Sie jemand sprechen. Du! Sie können jetzt gehen, Sperry. Was willst du noch hier? Du weißt es. Du kennst meine Antwort. Oh, sag mir doch wenigstens weshalb. Zwischen uns ist doch einmal... Gewesen ist gewesen. Und wenn ich nicht aufhören kann, zu lieben? Zwischen Nein und Ja. Da gibt es nichts. Du weißt, was ich will. Also geh. Wo sind wir? Landsberg vorbei. Die Pläne in Mabuses Kopf wuchsen aneinander wie Wälder. Er jagte ständig weiter und die Wälder wuchsen. 5 Millionen mal 20 Gramm macht 100 Millionen Gramm. Das sind 100.000 Kilo. 5 Millionen Schweizer Franken zurzeit. 25 Millionen Lire. 500 Menschen brauche ich für den Schmuggel, die Aufkäufer dazugerechnet. 700 mit ihren Familien, rund 4.000 Menschen. Eine kleine Stadt, eine kleine Stadt. In meiner Faust. Das ist nichts. Nichts! Wenn ich erst einmal durch den Urwald Brasiliens reite und wie auch immer sie heißen, unter meine Peitsche nehme. Was waren ihm Menschen? Sein Wille zerspritzte sie. Er hatte einen Staat im Staat gegründet. Mit Gesetzen, die nur er ausgab. Mit Macht über Leben und Tod von Menschen. Mord, Betrug, Terror. Es gab kein Halten mehr. Ei, Topomar! Geld, Geld, so viel Geld wie möglich musste er zusammenraffen für sein Kaiserreich in den Urwäldern Brasiliens. Für sein Reich. Das Reich Aitopomar. Cognac! Spörri! Spörri erschrak. Je mehr der Doktor trank, desto grausamer wurde er. Und auch Spörri musste sich dann betrinken, bis zur Bewusstlosigkeit. Aufgelöstes Gold, Spörri. Größere Gläser. Pokale! Spörri in einem Zug, hinein in deine Hundeblase, noch ein Glas. Mach schon! Ich will, dass du kotzt. Du sollst trinken, bis dir deine Seele aus dem Hals springt. Hast du gehört? Der Herr von Weg beseitigen. Ihr sollt ihn beseitigen. Nein, warte. Erst Hull. Der schreit Hull. Hubertusstraße 34, weg mit ihm. Weg! Wo ist die Flasche, Spörri? Was fällt dir ein? Ich will trinken, du Bastard! Der Alkohol war ihm ein Märchenerzähler. Ein Strom, der in die Tiefe führt zum Saft des Lebens. Mabuse badete in ihm. Er löste ihm alles auf, ließ ihn im eigenen, uneingeschränkt, selber Weltall, von Grenzen und Räumen befreit. Wo bin ich? Staatsanwalt Wenck durchzog ein Gefühl von Kälte. Ein taumeliges Gefühl bohrte sich durch seine Adern. Langsam besann er sich. Schlossgebäude durchleuchteten die Nacht. Er griff nach seiner Brieftasche. Verschwunden. Sein Notizbuch? Fort. Was wollte man von ihm? Eins jedenfalls war klar. Sein Leben stand auf dem Spiel. Er kämpfte mit dem Bösen. Ein geradezu übermächtiger Gegner. Ich muss mein Netz weiterspannen, muss Bundesgenossen finden. Helfer im Lager des Feindes. Sie spielen nicht, Herr Staatsanwalt? Ich folge Ihrem Beispiel. Sollte die gestrige Nacht Sie geläutert haben? Die gestrige Nacht? Ja, die Nacht, in der Sie als Ihr Onkel aus der Provinz kamen. Sie haben mich erkannt. Sie waren gut maskiert. Frau Gräfin, ein Kompliment aus Ihrem Mund. Haben Sie etwa... Mein Herr, Sie zerstören mein Inkognito. Woher wissen Sie? Ihr mit einer Krone verziertes Taschentuch. Als entzückter Leser sentimentaler Romane gnädigst du... Kommen Sie endlich zur Sache. Was bieten Sie mir an? Abenteuer. Große Abenteuer. Mit Ihnen? Als Liebhaber oder als Staatsanwalt? Als Detektiv. Sie sollen mir diesen Mann suchen helfen. Der wie ein Raubtier vor Ihnen saß. Ich bewundere seine Kraft. Es gibt Kräfte, die böse sind. Und größer als die, die sich gut nennen. Sei es drum. Kommen Sie mich morgen besuchen. Mein Mann ist geschäftlich unterwegs. Zum Tee. Nach Tutzing. Gräfin Tolt. Mesdames, Messieurs, wir leben in einer bunten Zeit und unser Unternehmen hat versucht, ihren gesteigerten Ansprüchen gerecht zu werden. Der Technik haben wir die Kunst beiseite gestellt. Einer unserer ersten Künstler hat dieses Spiel erdacht. Das Spielsystem erlaubt Ihnen, von jedem Platz aus sofort und sicher zu erkennen, ob Ihr Pferd das Finish macht. Entzückend. Auf welches Pferd setzt du denn, mein kleiner süßer Millionenerbe? Ich nehme den Araber, den Schwarzen. Weil du so blond bist, Hull. Hier, Staatsanwalt Wenck. Was sagen Sie? Ja, sicher. Ich komme. Sofort. Hulls Leiche lag im Finstern. Vier Männer traten zurück, als der Staatsanwalt aus dem Auto stieg. Hull lag mit dem Gesicht auf der Erde. Die Leiche war bereits starr. Blut glänzte im Licht wie schwarzer Marmor. Oh, Herr Staatsanwalt, Sie sind ein Engel, dass Sie sich meiner erbarmen. Keine Minute kann ich hier länger bleiben. In diesem fürchterlichen Raum. Ich bin so froh. Wir leben in einem Staat, liebes Fräulein Karotzer. Und ich bin Staatsanwalt. Dazu da anzuklagen und nicht um Unschuldige zu befreien. Warum sind Sie denn hier? Ein Mord ist geschehen. Hull ist tot? Ermordet? Sagen Sie, dass es nicht wahr ist. Bitte. Sie wurden in unmittelbarer Nähe aufgegriffen. Ermordet? Sie haben dem Beamten Widerstand geleistet. Nein. Frau Gräfin, ein gemeinsamer Freund von uns, Edgar Hull, ist diese Nacht ermordet worden. Die Täter entkamen spurlos. Sie haben mir große Abenteuer versprochen. Ist das bereits der Anfang? Wenn Sie so wollen. Eine Ihnen ebenfalls bekannte Dame, die Karotzer, wurde verhaftet. Sie wissen von deren Verhältnis zu Hull? Das dürfte an den Spieltischen so ziemlich keinem verborgen geblieben sein. Aber was, glauben Sie, hat diese Tänzerin mit dem Mord zu tun? Ich weiß es nicht. Allerdings kenne ich ein Mittel, ihr die Zunge zu lösen. Ich vermute, mit meiner Hilfe? Wenn sie das Wagnis einging. Die Karozza kennt sie als eine Dame aus ihren Kreisen. Ich trüge Sorge dafür, dass sie in ihre Zelle käme. Ich soll sie also aushorchen? Ein tolles Ansinnen, Frau Gräfin. Ich weiß. Nun, warum nicht? Sagen Sie mir nur, was ich zu tun habe. Ein Föhn durchfraß vom Gebirge her die Stadt. Er war weich und leidenschaftlich wie ein Menschenherz. Er brüllte den Frühling hinter sich her. Alle Lichter waren grell, alle Schatten waren von einer wilden, jähzornigen Schwärze. Alle Herzen in zwei Farben gespalten. Spöri? Spöri! Sie wünschen? Was macht die Karozza? Ich habe auf alle Fälle schon Kontakt mit einem ihrer Wärter aufgenommen. Nur ein toter Mund ist sicher. Nein, habe ich gesagt. Sie wird nicht reden. Selbst wenn man ihr mit Eisenstangen die Lippen aufbricht. Also keine Dummheiten. Am nächsten Abend war Dr. Mabuse beim Geheimrat Wendel, dem berühmten Psychiater, eingeladen. Die Gräfin Tolt war seine Tischdame. Ihr widmete er seine gesamte Aufmerksamkeit, erzählte von waghalsigen Reisen, von Tier- und Menschenjagden in fremden Erdteilen mit einer grimmigen Hingerissenheit. Der Tiger, wissen Sie, ist ein stolzes Tier. Sein Blut fließen zu sehen. Er fühlte, was diese Frau in die Spielsäle trieb. Und es war ihm über diese Entdeckung, als blute sein Herz. Als öffne sich in seinem Blut ein Spalt. Eine Schlucht, die so tief war, dass nur ein zuckendes Menschenherz sie füllen konnte. Mit all seiner Fantasie und seiner Sprache jagte er dieses Herz, wie einst im Dschungel den Tiger. Die Gräfin zitterte in seinen Worten. Sie wurde schwach an ihnen. Mabuse sah es. Es ward rot vor seinen Augen. Rot vor Verlangen und vor Blutgier. Blutgier und Verlangen. Mord und Verlangen. Er musste fort. Mord und Verlangen. Zu Hause trank Mabuse, bis er nichts mehr sah, außer... Es gehört mir. Mir allein. Außer ihrem... In den Kreisen, mit denen die Trunkenheit das Zimmer um ihn wirbeln ließ. Ihrem Herz. Ihrem Herz. Von seiner Hand, dem schönen Leib, entrissen. Es blutete über seine Finger und zuckte in sein Hirn. Auf wie lange? Solange Sie wollen. Ein Wort genügt und Sie sind wieder frei. Natürlich auch, wenn die Karozza Ihnen nichts erzählt. Aber das ist ja selbstverständlich. Übrigens, Herr von Wenck, mein Mann weiß Bescheid. Vielleicht besuchen Sie ihn einmal. Er ist ein wenig einsam, so ohne mich. Wenn es sich einrichten lässt. Also dann, gut Glück. Da sich die Zellentür vor ihr öffnete, schien es der Gräfin Tolt, als ginge sie nicht allein in diesen Raum. Jener fremde Mann begleitete sie. Seine Kraft, so voller Geheimnis, versetzte sie noch immer in Taumel. Zu meinem nächsten Abend, hatte ihr der Geheimrat Wendel mit einem anzüglichen Lächeln zugeflüstert, lade ich auch ihren Tischnachbarn wieder ein. Ihr war, als durchlaufe sie ein Feuer. Sind Sie es wirklich? Die Fräulein Karozza? Wenn ich gewusst hätte, wie kommen Sie denn an diesen Ort? Ich glaube nicht, dass Sie das etwas angeht. Denken Sie nur, man hat uns ausgehoben. Richtig ausgehoben, bei Schramms. Ersparen Sie mir die Einzelheiten. Ich habe wirklich andere Sorgen. Ich sage Ihnen, ein Radau war das. Ein Durcheinander, das ist doch nichts Böses, in ein Spiellokal zu gehen. Ach, lassen Sie mich doch in Ruhe. Weil er tot ist? Wer? Ihr Freund. Hull. Ach was. Er ist nicht tot. Er lebt. Der, den ich meine, lebt. Und ich? Ich sitze hier, gefangen. Hull, was ist unwichtiger? Der andere, das ist ein Mann. Ein Bär, ein Löwe, ein Königstiger aus Bengalen. Die beiden Frauen saßen nebeneinander. Die Gräfin auf dem Boden, die Tänzerin auf dem Bett. Niedergeschlagen von einer unsichtbaren Faust. Zerknirscht, sehnsüchtig, aufgelöst. Sagen Sie doch etwas. Still du, oder ich erwürg dich. Schläfst du? Nein. Sag mir, weshalb bist du hier? Du sollst mich aushorchen. Ich sag Ihnen, er ist 1000 Männer. Er ist ein ganzes Land. Er ist ein Erdteil. Nein. Weshalb willst du? Du bist doch nur deshalb gekommen. Es ist jetzt anders. Nichts ist anders. Es ist alles, wie es ist. Wie betäubt blieb die Gräfin bis zum Morgen liegen. Sie hatte Blutsbrüderschaft mit einer Mörderin getrunken. Ohne dass eine von beiden ahnte, dass sie vom selben Mann träumten. Der Graf Tolt war immer schweigsamer geworden. Plötzlich war ihm, als habe ein Hitzestrahl ihn am Hinterkopf getroffen. Er schaute hinter sich. Nichts. Mit der Hand tastete er seinen Schädel ab. Nichts. Seine Müdigkeit wurde schier unermesslich. Dennoch sah er alle Menschen deutlich und hörte alles. Er hatte an diesem Abend seine Frau zum Geheimrat Wendel begleitet. Man hatte ihn Dr. Mabuse vorgestellt. Sie hatten ein wenig geplaudert. Das Glücksspiel ist die älteste Form, die stärkste und allgemeinste Form, in der der Mensch, bei dem Glücksspiel an jeder Mensch, die Erzwingung einer Annäherung an einen Schöpfer akt. Aus dem Kräfteparallelogramm von Willen und Zufall. Und der Zufall ist das Unwägbare, Unmessbare. Schon bald saßen sechs Herren um den Spieltisch. Dieser befand sich in einem Raum, der an den Wintergarten stieß. Eine Lampe mit einem tiefen Schirm neigte sich über den Tisch und ließ das Zimmer in einer schummrigen Dunkelheit. Die Gräfin Tolt stand etwas abseits. Mabuse sah ihr Fleisch aus dem dunklen, weit ausgeschnittenen Kleid leuchten. Unter den Spielern entbrannte ein Kampf. Die Gräfin sah, welche Summen ihr Mann setzte. Er hat doch noch nie gespielt. Was ist nur los mit ihm? Ihr Gatte. Er gewinnt. Jedes Mal. Eine Hand fuhr rot und roh auf den Tisch, auf die schöne, schmale, weiße Hand des Grafen, riss sie empor. Falsch, Spieler, rief eine schnarrende Stimme. Tumult brach los, ein Herr fiel hin, riss einen anderen mit, ein Schrei ertönte, das Licht erlosch. Dr. Mabuse, der auf diesen Schrei gewartet hatte, war auf die Gräfin zugestürzt, hatte sie in seine Arme gerissen. Einen Sprung später hatte er die Ohnmächtige zwischen den Palmen hinaus in den Park geschleppt, zu der kleinen Mauer, er hob sie hinüber, jemand half von drüben und einen Augenblick später toste ein Auto davon. Sie gehört mir. Mir allein. Graf Tolt. Sie? Seien Sie mir nicht böse, Herr Dr. Wenck. Ich bin ein Fremder. Ich überfalle Sie. Ich hätte mich aufhängen sollen. Ja, aufhängen. Ich bin entehrt. Ein Falschspieler. Aber diese Strahlen, diese glühende Eisenstange, mein Hinterkopf, ein warmes Bad. Sie haben einen Verdacht? Meine Frau. Machen Sie sich nur keine Sorgen, es wird sich alles klären. Am nächsten Morgen besuchte der Staatsanwalt den Geheimrat Wendel. Dieser wusste nichts Neues zu berichten, gab Wenck aber eine Telefonnummer und ließ dem Grafen Tolt den Rat übermitteln, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ja. Herr Dr. Mabuse, Sie waren gestern zugegen, als mir der Unfall zustieß. Ja. Ich bedarf ärztlicher Hilfe, Ihrer Hilfe. Geheimrat Wendel empfahl mir, darf ich zu Ihnen kommen? Nein. Ich behandle nur im Haus des Patienten. Erwarten Sie mich morgen Vormittag um 11 Uhr. Ihre Adresse? Die Gräfin erwachte. Es war dunkel und fremd um sie. Die grauen Augen jenes Dr. Mabuse, der ihr von Tigern erzählt hatte, hingen geisterhaft über ihr, starrten sie an aus der Düsternis. Sie sind wach? Wünschen Sie, dass ich Licht mache? Ein Laut knirschte aus ihrer Kehle. Es gelang ihr nicht, sich zu erheben. Sie fühlte sich wie ausgesogen. Was wollte dieser Mann? Alles drehte sich wie durcheinander. Sie hörte seine Stimme. Angst durchströmte sie. Wollüstige Angst. Sie war seine Beute. Wie bin ich hierher gekommen? Es gibt Wichtigeres zu besprechen. Haben Sie mich verschleppt? Ich bin kein Gorilla. Sagen Sie mir, wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Wenn es das gäbe. Ein Mann und eine Frau sehen sich zum ersten Mal. Und in dem ersten Blick. Mabuse sprach weiter. Ihr aber war, als spanne eine plötzliche Gewalt sie zwischen zwei Pole. Und sie selber war diese beiden Pole in einem. Und doch war der eine anders als der andere. Nein. Ich bitte Sie, nicht. Ihr Krankheitsbild ist durchaus nicht außergewöhnlich, Herr Graf. Der Vorbote einer Dementia praecox. Ich stelle eine Bedingung. Solange Sie bei mir in Behandlung sind, dürfen Sie das Haus nicht verlassen und niemanden sehen, der Sie an Ihr früheres Leben erinnert. Das Treffen mit dem Grafen hatte Mabuses Adern aufgepflügt. Berstend vor Hass stürzte er sich in sein Auto. Spurry war das erste Opfer seiner Vernichtungsraserei. Er trank ihn einfach unter den Tisch. Spurry, glaubst du, es gibt einen Menschen, der einen Mann töten kann, ohne ihn zu berühren? Nein? Ich kann es. Ich. Und ich tue es auch. Schlaf nur, du Hund. Die Gräfin. Dieser Schwächling. Ich kann es und ich tue es. Nord- und Südkugel. Was haben Sie mit mir gemacht? Was ich mit Ihnen gemacht habe? Nichts, was Sie nicht geschehen ließen. Sie sind ein Teufel. Frau Gräfin, auch wenn Sie es nicht glauben, Ihre Worte schmeicheln mir. Bitte. Lassen Sie mich gehen. Nach Hause, zu meinem Mann. Du bist doch zu Hause. Es wird Zeit, dass du das begreifst. Es geht Ihnen schlecht, scheint mir. Die Pupillen sind unnatürlich erweitert. Ist das ein Zeichen? Bitte keine Fragen. Wo ist Ihre Frau? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich will sie nicht mehr mit Ihnen leben. Leben? Haben Sie mit ihr gesprochen? Ich sagte doch, bitte keine Fragen. Nur eins. Irrenanstalt. Ich habe gehört, sie will sie in eine Irrenanstalt einweisen lassen. Die Gräfin erschrak, als Mabuse in ihr Zimmer kam. Seine Augen glühten. Sie waren nicht mehr von dem großen steinernen Grau eines Achats. Sie waren von kupfern, grellen Runen durchzogen. Weißt du, wer ich bin? Ich bin ein Werwolf. Ich sauge Menschenblut in mich. Jeden Tag brennt der Hass alles Blut auf, das mir in den Adern läuft. Und jede Nacht sauge ich aufs Neue. Ich beiße dir noch die Kehle durch. Du weißes Tier, das mich zerstören will. Ich liebe dich. Um 9 Uhr ging Dr. Mabuse zum Grafen Tolt. Wo haben Sie Ihr Rasiermesser? Ist es geschärft? Scharf genug? Es ist scharf genug. Sie wollen sich zur Ruhe begeben. Zur Ruhe begeben. Der Diener fand den Grafen keine 2 Stunden später, blutbesudelt, vom Sessel gerutscht, kalt und schon tot. Spörri, endlich holt ihr mich hier raus. Du hast nach dem Staatsanwalt verlangt. Wer sagt das? Der Wärter sagt das. Das ist nicht wahr. Der Wärter hat keinen Grund zu lügen. Der Doktor ist beunruhigt. Er ist in Sorge, sehr in Sorge. Was hast du da? Ein Himmelsgetränk, vom Doktor selbst gebraut. Du weißt ja, selbst ist der Mann. Ich bin doch noch jung. Was verlangt ihr denn von mir? Ich hoffte, befreit zu werden von ihm. Wenigstens befreit, wenn er mich schon nicht mehr lieben kann. Das kannst du halten, wie du willst. Die Kleider der Carrozza lagen auf einem Schemel, die Zelle war leer. Wenk ging zu Fuß zu seiner Wohnung zurück. Ein neues Opfer, dachte er. Ein sinnloses Opfer. Und als die Carrozza 3 Tage später beerdigt wurde, stand er als Einziger an ihrem Grab. Der Staatsanwalt hatte durch den Diener des Grafen Tolt von den merkwürdigen Besuchen des Dr. Mabuse erfahren. Auch mit dem Verschwinden der Gräfin schien er zu tun zu haben. Also ließ er mit Hilfe des Geheimrats Wendel Mabuses Wohnort ermitteln. Und gleich am ersten Tag der Observation geschahen merkwürdige Dinge. Ein stetes Kommen und Gehen der unterschiedlichsten Menschen. Einige von ihnen sind der Polizei nicht unbekannt. Ganz allmählich schloss sich das Netz. Spörri, Spörri, so hören Sie doch. Die Polizei ist im Begriff, in mein Haus einzudringen, wie besprochen, Plan B. Und holen Sie die Gräfin, ich bin in 10 Minuten an der verabredeten Stelle. Die Gräfin lag auf dem Hintersitz des Wagens. Straßenalleen, Gehöfte, Dörfchen flogen vorbei. 2 ferne Städtchen schwammen wie erleuchtete Schiffe auf dem Meer. Da hinten ist die Schweiz. Anhalten! Anhalten! Endlich. Ich dachte schon, man hätte sie... Spörri. Ich erwarte Sie um 2 Uhr im Rheintal am Bahnhof St. Margrethen. Bringen Sie ein Reisekleid und einen Reisemantel für meine Frau mit. Ja, sicher. Wird erledigt. Herr Doktor, ich habe alles dabei. Die Pässe, die Karten. Ich fahre Sie durchs Engadin nach Italien. Nein. Aber Herr Doktor, hier in der Schweiz können Sie doch nicht bleiben. Spörri, verschonen Sie mich mit Ihrem Geschwätz. Den Staatsanwalt Wenk, lebendig, lebendig wie eine Fliege in einem Glas. Merken Sie sich das. Fahren Sie uns über die Grenze, zurück, Tempo. Wo ist der Cognac? Wie? Nur zwei Flaschen? Herr Doktor, der Zoll, man darf... Was sind Sie nur für ein Versager? Eisenbahnwaggons voll Salvasan, Kokainzentnerweise, ja. Ganze Freudenhäuser voll entführter Mädchen haben wir schon verschoben. Und Sie scheißen sich wegen ein paar Flaschen Cognac in die Hose. Der Gräfin schenkte er während der Fahrt keinerlei Beachtung. Sie saß neben ihm und fühlte nur Taumeln. Ihr Gemüt floss wie ein Bach, stundenlang, die ganze Nacht hindurch, tränenlos, nur von dem einen Wunsch erfüllt, sich in das Nichts zu erlösen. Am nächsten Tag flog Mabuse mit ihr von Stuttgart aus nach Berlin. Von Berlin aus bereitete Mabuse die Flucht aus Deutschland vor. Urwälder, schwarze Tiger, Klapperschlangen, Gebirge, Wasserfälle und wilde Menschen, raus aus dieser Spießerwelt, Leben, weg von Europa, Aito Pomar. Man würde ihn zum Kaiser krönen. Doch vorher galt es, den angehäuften Reichtum verfügbar zu machen. Aktien, Anlagen, Immobilien, Gold. Außerdem, ein Mensch hatte es gewagt, sich gegen ihn aufzulehnen. Hatte sein Leben gefährdet, ihn zur Flucht genötigt. Dieser Cretin, ich fange ihn lebend, wie eine Meise an der Rute. Er wird in meinem Lehm zappeln. Mabuses Netz gegen Wenk wuchs langsam. Ring um Ring, unaufhaltsam. Aber auch Wenk war in der Zwischenzeit nicht untätig geblieben. Kaum, dass verbrecherische Aktivitäten an Dr. Mabuse denken ließen, war er schon unterwegs. Er reiste nach Frankfurt, Köln, Düsseldorf, Essen, Hannover. Immer aber kam er zu spät. Als jage er ein Phantom. Berlin. Alles deutet auf Berlin. Wenk mietete sich im Zentrum ein. Mabuse sah ihn aus dem Bahnhof gehen und kannte keine Stunde später auch seine Wohnung. Wünschen Sie, Nackttänze zu sehen? Mit seinem ersten Ausflug ins Berliner Nachtleben traf Wenk sogleich ins Schwarze. Bereits am ersten Abend lernte er den Polizeidirektor Olfermann kennen, der ihn hilfsbereit an die heimlichen Orte des nächtlichen Berlin führte. Es trifft sich wie bestellt für Sie, Herr Staatsanwalt. Heute Abend gibt der berühmte Weltmann in einem Privathaus eine Soiree. Ein Mann von herausragender suggestiver Kraft. Ach, was sage ich? Weltmann ist ein Künstler der Hypnose. Seine Fähigkeiten sind unübertroffen. 60 bis 70 Leute sind geladen, wenn Sie wollen. Ja, ich hole Sie ab. Ein Diener zog die Tür auf. Wenk trat hinter dem Polizeidirektor in einen kleinen, abgedunkelten Saal. Menschen in Abendtoilette, eine Bühne, halbrund, mit asiatischen Teppichen ausgelegt, Stuhlreihen. Er wurde vorgestellt, gebeten, Platz zu nehmen. Die Soiree würde jeden Moment beginnen. Weltmann war mit ausgesuchter Eleganz gekleidet. Er trug einen dunkelgrauen Straßenanzug aus englischer Wolle. Eine seiner Hände, von einem ebenfalls grauen Handschuh bedeckt, hing wie leblos an ihm herab. Die Augenbrauen bogen sich in buschigen, dunklen Winkeln über den Augenhöhlen auf. Er sprach einige Worte, schmucklos, fast grob. Es sind Gaben der Tat, was ich Ihnen jetzt vorführe. Mit Worten nur unzureichend zu erklären. Frau Fürstin, darf ich mit Ihnen beginnen? Sehr freundlich. Habe ich jemals Ihre Uhr in der Hand gehabt? Die kleine Uhr, die Sie in Ihrer Handtasche bei sich tragen. Sie schütteln den Kopf. Diese Uhr hat die Nummer 5, 6, 4, 0, 3. Es ist eine ovale Omega-Uhr. eine Fingerübung. Bitte, Frau Fürstin, denken Sie sich eine Farbe und schreiben Sie sie auf einen Zettel. Das ist nicht leicht. Es ist eine Farbe in Ihrer Nähe. Keine echte Farbe. Irgendwie durchsichtig. Wahrscheinlich von einem Stein. Violett ist dabei. Heben Sie Ihren Ring ins Licht. Herr von Wenk, Sie haben in Ihrer Brusttasche rechts Ihre Brieftasche. Darin befinden sich 2000 Markscheine, Ausgabe 1918, Serie D, Nummer 65045 der eine und der andere Serie E, Nummer 5567. Bitte würden Sie kontrollieren, bevor ich fortfahre? Nein, ich habe die rechte Tasche gemeint. In Ihrer linken haben Sie Ihren Browning, Herstellungsnummer 201564. Herr von Wenk, lassen Sie uns nun zu Experimenten der Willensübertragung kommen. Würde mir einer der Herren bitte assistieren? Herr Olfermann. Der Suggestor ließ nun vier Damen und Herren sich um einen Spieltisch setzen. Das Spiel begann und der Suggestor gewann. Spiel auf Spiel. Manchmal schaute er vom Tisch auf. Es war Wenk, als zwinkere er ihm zu, heraufzukommen. Irgendein Licht muss daran schuld sein. Es kommt aus seinen Augen. Es ist ja närrisch. Plötzlich lehnte sich einer der Spieler zurück und sagte mit der Stimme Hults, kurz aufbellend, wie laut aus einem Traum fahrend: Was habe ich getan? Ich hatte 21. Da hat jemand gesagt, mit meiner Stimme gesagt, ich habe wieder nichts. Zu spät. Dieser Mund. Woher nur? Ich habe wieder nichts. Ich habe wieder nichts. Zinnen. Dieser Mund. Zinnen. Puh. Eines Morgens, durch das Bullauge der Kabine, Ufer, ein dünnes Staubband zwischen Meer und Himmel, die Mündung des Yangtze-Kiang. Yangtze-Kiang. Haut überzogen. Ein rotblonder Bart. Herr Olfermann, bitte lesen Sie den verehrten Anwesenden die Ihnen von mir überreichten Aufzeichnungen vor. Der Bankhalter gewinnt immer. Jedes Spiel. Hat einer der Spieler eine bessere Karte als der Bankhalter, so ist er unfähig, gegen ihn zu halten. Blatt 2. Unter der Macht des Suggestors versucht einer der Mitspieler, die Karten falsch zu geben und sich ein Ass nach unten zu legen. Er wird erwischt. Im selben Moment wurde auf der Bühne eine Frau des Falschspielens bezichtigt. Weltmann legte den Streit sofort bei. Das kann kein Zufall sein. Nein, es geht um mich. Um mich. Das alles hier gilt mir. Grandios, nicht wahr? Haben Sie sowas schon mal gesehen? Was will dieser von mir? Was hat er nur vor? Kann ich Ihnen helfen, Herr Staatsanwalt? Hohn. Alles Hohn. Wenn ich nur schlafen könnte. Wenk bewegte sich wie schlafwandelnd auf Weltmann zu. Der angeklebte Schnurrbart. Weg damit. Die falschen Augenbrauen. Weg. Die Perücke. Dahinter steckt ein kahlgeschorener Schädel. Ja, ich weiß, ich Mabuse. Ein geradezu wunderbarer Einfall überfiel den Staatsanwalt. Wenn ich jetzt wie in einem Zwangstraum davonliefe, da an den Stühlen vorbei, durch die Tür, der Himmel der Freiheit. In wilden Sätzen stürmte der Staatsanwalt. Ein Loch in der Hecke. Verehrtes Publikum! Kein Grund zur Beunruhigung, der Herr Staatsanwalt läuft uns schon nicht davon. Ein kleiner Spurt ins Café Hölle. Und dann holt er uns allen frische Semmeln. Als Wenk erwachte, lag er auf einer Matratze. Er war gefesselt, ein Knebel verschloss ihm den Mund. Steig ein! Steig endlich ein! Und wer ist das? Was geschieht mit diesem Mann? Steig ein! Er geht mit auf die Reise. Rasch! Der Herr geht mit uns auf die Reise. Ich hoffe, es ist genehm. Das Flugzeug stieg jäh aufwärts. Es war Wenk, als stünde sein Körper aufrecht. Man sprach kein Wort. So kalt. Von aller Fähigkeit zu denken war nichts mehr in ihm als eine mit dunklen Farben aufgemischte fließende Scheibe. Ist Ihnen 4000 Meter hoch genug? Oder haben Sie sich aus Angst etwa schon vorher verabschiedet? Ich werde Sie jetzt von Ihrem Knebel befreien, damit ich mich an dem Schrei ergötzen kann, mit dem Sie die 4000 Meter zurück zu Ihrer Erde fallen. Mörder! Eine Faust schlug ihm in den Mund. Er hat den Grafen Volk auf dem Gewissen. Da sah Wenk die Augen der Gräfin, wie irre, wie Vögel, sah ihre Hände aus den Pelzhandschuhen zucken, weiß funkeln, nackt. Das Erstarrte zerschmolz, die Finsternis erleuchtete sich. Die Hände der Gräfin wurden eisern. Sie griff zur ersten Waffe, die herumlag, und schlug zu. Mabuse verlor das Gleichgewicht und stürzte in die Tiefe, die ihn unter sich begrub. Dr. Mabuse, der Spieler. Hörspiel nach dem Roman von Nobert Jacques. Bearbeitung Michael Farin und Hans Schmidt. Es sprachen Erzähler Dieter Mann, Dr. Mabuse, Weltmann, Ulrich Wildgruber, Staatsanwalt Dr. Wenk, Rolf Becker, Gräfin Tolt, Christa Posch, Kara Karozza, Nina Hoger. In weiteren Rollen Ernst August Schäppmann, Matthias Ponier, Steve Carrier und Matthias Hase. Musikalische Begleitung Willi Sommerfeld. Regie Annette Kurt. Produktion Westdeutscher Rundfunk 1997. Das Testament des Dr. Mabuse nach Norbert Jacques zweitem Roman bringen wir in 3 Wochen, am Dienstag, dem 8. Februar um 20.10 Uhr. Deutschlandfunk. 21 Uhr, die Nachrichten. Die Gewerkschaft Verdi hat für morgen und Donnerstag Warnstreiks im öffentlichen Dienst angekündigt. Der Schwerpunkt der Aktionen solle in Niedersachsen liegen, teilte Verdi im Internet mit. Auch in Bayern, Bremen und im Saarland sind Arbeitsniederlegungen geplant. Die Proteste richten sich gegen die Forderungen von Ländern und Kommunen für die Anfang Februar beginnende Tarifrunde. Sie wollen längere Arbeitszeiten sowie Kürzungen beim Weihnachts- und beim Urlaubsgeld durchsetzen. Die Regierungskoalition will bis Februar einen Gesetzentwurf zur Verschärfung der Vorschriften über Nebeneinkünfte von Abgeordneten vorlegen. Es müsse verhindert werden, dass Parlamentarier von Unternehmen für Nichtstun bezahlt würden, sagte SPD-Fraktionschef Müntefering in Berlin. Er appellierte an Union und FDP, sich nicht aus taktischen Gründen einer Zustimmung zu verweigern. Nach den Vorstellungen der Koalition sollen alle Bundestagsabgeordneten verpflichtet werden, sämtliche Tätigkeiten einschließlich der genauen Einkommen daraus beim Bundestagspräsidenten Thierse zu melden. Bei Verstößen sollen Strafzahlungen verhängt werden können. Nach Angaben der parlamentarischen Geschäftsführer von SPD und Grünen, Schmidt und Beck, sind zudem Pensionskürzungen im Gespräch. Der designierte CDU-Generalsekretär Kauder sprach von unausgegorenen Ideen. Kritik kam auch von der FDP. Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Spiegel, hat um Verständnis für die israelische Debatte über die geplante Rede von Bundespräsident Köhler in der Knesset gebeten. Spiegel sagte der Süddeutschen Zeitung, es bleibe Köhler überlassen, in welcher Sprache er seine Rede halte. Wenn es aber Parlamentarier gäbe, die das emotional nicht ertragen könnten, müsse man dafür Verständnis haben. Köhler reist Anfang Februar auf Einladung von Staatspräsident Katsav nach Israel. Anlass ist der 40. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen.